Zusammenfassend stellen wir fest, von schriftstellerischer Freiheit in dem Ausmaße, wie Matthäus sie bekunden würde, wenn er das vorliegende Markus-Evangelium benutzt hätte, konnte im wirklichen Leben der Urchristenheit keine Rede sein. Als Christ hätte der Verfasser des Matthäus-Evangeliums das Ungehörige eines derartigen Tuns selbst lebhaft empfunden. Anderenfalls würden ihm seine Gemeindebrüder unverzüglich die Augen über diesen Punkt geöffnet haben. Könnte aber die Kritisierung und damit die Ablehnung des ältesten Evangeliums nicht vielleicht unter allgemeiner Billigung der Gemeindeoberen, also sozusagen aufgrund einer offiziellen Verschwörung stattgefunden haben? Dagegen spricht einmal, dass der nicht viel später schreibende Lukas, vorausgesetzt Lukas sei der letzte Synoptiker, das angeblich verfemte alte Evangelium doch wieder benutzt hat, was also eine fortlaufende Anerkennung bedeuten und bedingen würde. Zum anderen hätten die Verschwörer, um ihren Zweck zu erreichen, gründliche Arbeit geleistet, das heißt, sie hätten das verurteilte alte Evangelium ganz und gar verschwinden lassen, wie ja bekanntlich viele andere Evangelien sogar ganz von selbst spurlos untergegangen sind. Ob ein Verschwindenlassen des Markus-Evangeliums möglich war, darüber hätten sich die angeblichen Verschwörer natürlich vorher vergewissert. Man darf nicht vergessen, das Markus-Evangelium soll doch, nach der hier diskutierten Voraussetzung, das älteste von der Urchristenheit anerkannte und sanktionierte Schriftwerk dieser Art gewesen sein. Seine Anerkennung setzt voraus, dass es die Wahrheit über Jesus und seine Lehren bot, so dass sich jeder wahre und rechtgläubige Christ zu der hier verkündeten Wahrheit bekennen konnte und auch bekennen musste. Nur ein Ketzer konnte der im sanktionierten Markus-Evangelium niedergelegten Wahrheit widersprechen. Er wäre dann allerdings von der Gemeinschaft der rechtgläubigen Christen ausgeschlossen worden. Die rechtgläubigen Christen, also die Kirche, würde ein späteres Matthäus-Evangelium oder Lukas-Evangelium in der Folgezeit niemals ebenfalls als wahr anerkannt und für den Gemeindegebrauch zugelassen haben, wenn diese Schriftwerke als von Ketzern herrührend vorher gebrandmarkt worden waren. Niemals ist jedoch zum Beispiel das Matthäus-Evangelium von den Urchristen als Ketzerschrift verrufen worden, es wurde vielmehr bald nach seiner Entstehung von rechtgläubigen alten Kirchenvätern als Werk des Apostel Matthäus gekennzeichnet. Zweitens hat Lukas das Markus-Evangelium in seiner vorliegenden Gestalt benutzt? Auch Lukas soll bekanntlich das Markus-Evangelium als eine seiner beiden Hauptquellen verwertet haben. Zur Debatte steht, ob er dies Evangelium in seiner kanonischen Endgestalt benutzt haben kann. Was nun zunächst das Benutzungsverfahren des Lukas im Hinblick auf die in seiner angeblichen Vorlage stehenden Herrenworte betrifft, so macht Wernli hierzu eine interessante Bemerkung. Jene, also die Herrenworte, sind als autoritativ in ihrer Form von Anfang an empfunden worden. Auf Treue und Festigkeit dieser Worte kommt alles an. Von vornherein muss darauf gerechnet werden, dass die Freiheit des Lukas hier am stärksten beschränkt ist. Das sind goldene, auf Überlegung der urchristlichen Situation hindeutende Worte. Ungewollt bestätigt hiermit Wernle unsere vorige Darlegung, dass im wirklichen Leben der Urchristenheit an anerkannten Jesusworten nicht hätte gebessert werden dürfen. Lukas hat demnach eine Modifizierung solcher Herrenaussprüche prinzipiell unterlassen? Merkwürdigerweise nein. Denn wörtlich übernommene Herrenworte sind ziemlich selten. Das wäre aber doch nicht so schlimm, da es sich vorläufig nur um leichte sprachliche Änderungen handelt. Verständlich, dass Lukas zum Beispiel die aramäischen Fremdwörter bei Markus möglichst ausmerzt. Warum merzt er aber nicht alle aramäischen Wörter aus? Was soll man ferner davon halten, wenn Wernle konstatieren muss, Lukas habe andererseits, in seinen Einleitungsformeln die Vorlage womöglich überboten durch hebräisierenden Stil? Man kann mit dem besten Willen nicht dahinter kommen, was Lukas eigentlich im Sinne hatte. Wollte er das Hebräisch-Aramäische ausmerzen oder wollte er es hineinbringen? Ein gut Teil Willkür hätten wir also auch bei Lukas bereits entdeckt. Wichtiger sind natürlich Beobachtungen darüber, wie Lukas sich inhaltlich mit den Jesusworten seiner angeblichen Vorlage befasst. Solche einmal anerkannten Worte des Heilandes wurden ja von den Urchristen als autoritativ empfunden. Aber auch von Lukas muss man Betrübliches hören. Zuweilen hat er den Text der Herrenworte für seine Leser kommentiert und auf diesem Wege neue Herrenworte geschaffen. Einmal hat Lukas so unglücklich kommentiert, dass er den ursprünglichen Sinn ganz zerstört hat. Damit ist rundheraus gesagt, dass auch Lukas, genau wie Matthäus, sanktionierte Herrenworte kritisiert, das heißt willkürlich geändert hat. In sachlich oft sehr einschneidender Weise modifizierte Lukas auch den Erzählungsstoff seiner Markus-Vorlage. Auch hier lässt sich sagen, dass er mit beständiger Reflexion seine Vorlage umgestaltet. Ein geschichtlicher Wert kommt seinen Verbesserungen nirgends zu. Solche Proben genügen voll auf, um die Grundeinstellung des Lukas zu seiner Markus-Vorlage deutlich zu erkennen. Er respektiert sie nicht, er meistert sie. Sein Benutzungsverfahren gleicht dem des Matthäus aufs Haar. Deshalb müssen wir auch über Lukas dasselbe Urteil aussprechen wie über seinen Vorgänger. Es lautet: Die bei Matthäus und Lukas konstatierte Benutzungstaktik ist mit der seelischen Grundhaltung eines Urchristen unvereinbar. Woraus folgt, dass weder der eine noch der andere Evangelist das Markus-Evangelium in seiner vorliegenden Endfassung gekannt und benutzt haben kann. Beide müssten vielmehr eine andere Form der angeblichen Markus-Evangeliumsvorlage abgeschrieben haben. In Frage käme ein sogenannter Ur-Markus, und diese Ur-Markus-Hypothese wird uns demnächst beschäftigen müssen.